und lasse mich allein mit den Leugnern der Botschaft, die ein angenehmes Leben haben, und lasse ihnen noch kurze Zeit.